Schlüssel, du hast das Schloss. Die Tür geht auf, ich trete ein. Das Leben kann so prachtvoll sein. Rein, raus. Jetzt zu den anderen fern.